a 91.4 a Barcelona. Oktober im Niemandsland. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde viele junge Menschen dem Arbeitsmarkt entziehen. Doch die Lösung liegt auf der Hand. Rentnerwehrpflicht. Rentner leiden unter Einsamkeit, Bewegungsmangel und Altersarmut. Bei uns gibt's Sold, Kameradschaft und frische Luft. Aber auch der militärische Nutzen ist hoch. Rentner haben nicht mehr ihr ganzes Leben vor sich. Da kämpft es sich viel mutiger. Einige von ihnen haben sogar in der Wehrmacht gedient und verfügen über echte Gefechtserfahrung. Für Führer, Volk und Vaterland. Und das sagen wir doch nur in der WhatsApp-Gruppe. Na kommt jetzt! Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Also, Kameraden, mal hergehört. Ich habe mich soeben an unseren Kameraden Verteidigungsminister Wadenfuhl gewandt mit folgendem Schreiben. Ich zitiere mich mal selbst. Sehr geehrter Herr Kriegsminister, wir vom Verein der deutschen Rentner im Ausland haben die Initiative VBKR, Verteidigungsbrigade kriegstüchtige Rentner, gegründet. Wir wenden uns nun an Sie, Herr Verteidigungsminister Wadenfuhl, mit der Bitte um einen Wehreinsatzbefehl und einen Dienstplan für unsere Brigade. 300 kriegstaugliche Altkameraden stehen bereit, hier im Ausland, um das deutsche Vaterland gegen den russischen Feind zu verteidigen. Auch einem Einsatz in der Ukraine stehen wir durchaus aufgeschlossen gegenüber. Doch habe ich persönlich eine Bitte. Bei der Aufnahme in die deutsche Bundeswehr würden wir gerne in der Waffengattung Landstreitkräfte aufgenommen werden. Denn mein Kamerad Wilfried kann nicht schwimmen und hat Angst vom Fliegen. Auch würde ihn natürlich der Rollator leicht behindern. So kämen Luftwaffe und Marine also nicht in Frage. Auch bitten wir um einen Einsatz weit hinter der Front, in einem sicheren Versorgungsbunker mit möglichst vielen Lebensmitteln und Gulaschkanonen, Spirituosen etc. Sie verstehen. Und nun unsere allerwichtigste Bitte. Wir hätten gern den Rang eines Oberleutnant für Wilfried und für mich sofort den Rang eines Generals. Mir liegt das Befehlen und das Planen von Angriffen am Kartentisch im Blut. Schicken Sie uns auch bitte die Uniformen mit Rangabzeichen sowie die entsprechenden Wehrpässe an die unten angegebene Adresse unserer Kampfsportgruppe Hauptquartier in den spanischen Pyrenäen. Auch die Lieferung von Übungswaffen, Panzerfäusten, Handgranaten, Kampfdrohnen, Munition etc. wäre für die Vorbereitung zum Einsatz von Nutzen. Unsere Männer brennen auf ihren Einsatz und rechnen natürlich mit einem ordentlichen Wehrsold, der ihre knappen Renten aufstocken wird. Hoch das deutsche Vaterland, hoch die Demokratie, die Verteidigung der Freiheit und der westlichen Werte. Mit soldatischem Gruß. Ihr Dietrich, General in Spee von Schlaghausen. Möge Deutschland wieder zu militärischer Stärke erblühen. We are fighting a war against Russia. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Dann stellen wir weitere Millionen zur Verfügung über die European Peace Facility. Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Wir sehen tägliche Aktionen der russischen Armee. Sie testen unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Verteidigungsfähigkeit. Die Bedrohung durch Russland ist real. Wir sehen es auch hier in der Ostsee. Meine Damen und Herren, das ist ganz überwiegend das Werk der russischen Staatsführung und ihrer Helfer, auch hier bei uns im eigenen Land. Möge Deutschland wieder zu militärischer Stärke erblühen. Und sie zu unterstützen. Unterstützen auch mit Waffen, auch mit schweren Waffen, damit sie ihr Recht auf Verteidigung wahrnehmen können. Was unsere Großväter 1941 nicht geschafft haben, das werden wir jetzt hinkriegen. Wir werden Moskau zerstören. Es ist eine Mischung aus Wut, Trauer, aber auch Hilflosigkeit, die sie antreibt. Es herrscht Krieg mitten in Europa. In unserem heutigen Beitrag zum Thema Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, möchte ich etwas über die Bands der Hamburger Schule sagen und das auch gleich mit einem schönen Beispiel einleiten. Das Lied Neuer Morgen der Gruppe Blumfeld von ihrem 2003er Album Jenseits von jedem. Blumfeld. Deiner Kraft am Ende bist und die Leere wie ein Spiegel ist, bist allein und kommst nicht damit klar. Du siehst dich durch die Straßen gehen und kannst die Welt um dich nicht mehr verstehen. Du fühlst dich fremd, nichts ist mehr wie es war. Und an ein neues Glück zu glauben fällt dir schwer. Es kommt dir vor, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Gib nicht auf, es kommt ein neuer Morgen. Lass es raus, den Schmerz und deine Sorgen. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Dich an und kommst nicht damit klar. Und deine Freunde können dich nicht verstehen. Du möchtest nichts und niemand sehen. Du fühlst nichts mehr und nichts ist, wie es war. Du könntest weinen, doch zu weinen fällt dir schwer. Man könnte meinen, du hättest keine Tränen mehr. Gib nicht auf, es kommt ein neuer Morgen. Lass es raus, den Schmerz und deine Sorgen. Mach dich frei von allen falschen Zwängen. Bei den Bands der Hamburger Schule wird Deutsch zur Fremdsprache, das sagt Herr Jens Balzer in seinem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Über Sex kann man nur auf Englisch singen, schönes Vorurteil. Die Frage ist auch heute noch und war es in den 80er Jahren und 90ern, soll man auf Deutsch singen oder auf Englisch? Soll man ein positives Verhältnis zur eigenen Nation haben? Wenn die Nationalmannschaft spielt, vielleicht. Aber in der Popmusik? Oder ein kritisches Verhältnis? Oder einfach gar keins? Und was hat das für Auswirkungen auf die Frage, in welcher Sprache man singt? In der Spätphase der alten Bundesrepublik, in den 1980er Jahren also, wurden auf diese Fragen in der Rock- und Popmusik sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Wie man es mit Deutschland hielt, daran schieden sich insbesondere in der Punkszene die Geister. Deutschland muss sterben, damit wir leben können, heißt es in dem Lied Deutschland, der Hamburger Punkband Slime aus dem Jahr 1981. Wo Faschisten und Multis das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Multis das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Als Gegenstück dazu lässt sich das einfache Deutschland betitelte Lied der Kölner Punkband Böse Onkels einordnen, das auf deren Debütalbum Der nette Mann aus dem Jahr 1984 erschien. Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, Deutschland, mein Heimatland, lautet der Refrain und weiter: Wir sind stolz, in dir geboren zu sein, wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein, deutsche Frauen, deutsches Bier, Schwarz-Rot-Gold, wir stehen zu dir. Das gegensätzliche Verhältnis zum Heimatland spiegelt die Spaltung der Punk-Szene in eine linke und rechte Fraktion wider. Slime wurde zur beliebtesten Band der linken Hausbesetzer-Szene, unter anderem auch mit ihrer gegen die Staatsmacht gerichteten Hymne Bullenschweine. Wenn ich die Bullen sehe mit Knüppeln und Wummen, jedes Mal sind wir die Dummen. Die nehmen uns fest, stecken uns in den Knast. Doch das steigert nur unseren Hass. Wir wollen keine Bullenschweine. Die Bösen Onkels dagegen stiegen mit Songs wie dem genannten und Türken raus zu den bekanntesten Protagonisten der Rechtsrockszene auf, auch wenn sie sich von ihrer anfangs offensiv rechtsradikalen Anhängerschaft bald distanzierten. Aus dem weiteren Umfeld der Hamburger Hausbesetzer-Szene rund um die Hafenstraße kamen jene Bands, die ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre die später sogenannte Hamburger Schule bildeten. Die ersten von ihnen, Captain Kirk and His Sensible Lovers, später nur noch Captain Kirk und Die Erde, orientierten sich in ihren Texten, der sprachlichen Fragmentierung und ihrem Gestus noch an der Untergangsromantik und dem Nihilismus der einstürzenden Neubauten. Kein Volk, kein Land, keine Heimat, keine Heirat, keine Rettung, kein Recht, keine Richtung, kein Mut, keine Hoffnung, keine Achtung, heißt es in dem Stück »Leben den Lebenden« von »Die Erde«. Hier sollte nicht nur mit dem Patriotismus aufgeräumt werden, sondern auch mit allem anderen, was dem singenden Ich eine kollektive Selbstvergewisserung verschaffen konnte. Kein Leib, keine Bürde, kein Mitleid, keine Barmherzigkeit, keine Arbeit. Es gibt kein geregeltes Leben, es gibt kein geregeltes Leben. Es bleibt nur noch das vereinzelte Ich, das sich in völliger Freiheit, aber auch Unsicherheit und Schutzlosigkeit durch die Welt bewegt. Dies war auch das wesentliche Thema auf dem meistbeachteten und prägendsten Album der Hamburger Schule, das im Jahr 1991 erschien. Ich-Maschine von der Band Blumfeld, die damit debütierte. Die Lieder auf Ich-Maschine waren durchweg politisch zu verstehen. Sie wollten die Gefühle der Vereinzelung und der Fremdheit in einer Gesellschaft artikulieren, die nach der Wiedervereinigung von einem dramatischen Rechtsruck ergriffen wurde. Im selben Jahr kam es zu den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und in Hoyerswerda. In den Texten des Blumfeld-Sängers und Songschreibers Jochen Distelmeier fühlte sich das lyrische Ich von einer zunehmend aggressiven und geschichtsblinden Spießergesellschaft umgeben. Zeittotschläger hieß ein zentrales Stück auf dem Album. Gemeint waren all jene, die nicht selbst denken, sondern sich vorgefertigten Meinungen und Dogmen anschließen. Zeittotschläger laufen um ihr Leben. Irgendwann hält Gott seine Arme auf. Bis hierhin und nicht weiter. Wissen tut weh, Gotten nicht. Und 33 war Adolf Hitler Gottes Sohn. Falsche Richtung, falsche Richtung. Dummheit lass mich los, Dummheit lass los. Das erinnert natürlich an die Spießerkritik, wie wir sie bereits bei den politischen Liedermachern der 1960er Jahre kennengelernt haben, bei Dieter Süverkröp und Franz Josef Degenhardt und bei linken Rockgruppen wie Flo de Cologne oder ihre Kinder. Doch gab es einen wesentlichen Unterschied. Bei Blumfeld fehlte die Gewissheit, selbst auf der richtigen Seite zu stehen. Die Dummheit, gegen die man kämpfte, war nicht nur die Dummheit der anderen Seite, sondern auch jene, die einen permanent selbst zu ergreifen drohte, weil sie überall war, omnipräsent, tief in der Gesellschaft verwurzelt. Dummheit lass los, heißt es, aber eben auch Dummheit lass mich los. Und in der ersten Zeile bekundet Jochen Distelmeier, dass er manchmal selbst zu den Dummen gehört. Zeittotschläger auf ihren Wegen, heute Nacht gehöre ich zu ihnen. Zeittotschläger für 5 Mark Freiheit und für 30 Mark Bier, wegen ihm oder ihr, falsche Richtung, falsche Richtung. Man hörte hier also jemandem zu, der politische Lieder sang, aber nicht wusste, ob er sich selbst trauen konnte und ob er der Sprache trauen konnte, in der er sang. Der Weg zurück zu den motivierenden Popsongs der vorangegangenen Generation linker Liedermacher schien verstellt, weil jede Art der sprachlichen Verdichtung und Verknappung auf mitsingbare, einfache Parolen suspekt geworden war. Waren es nicht gerade solche Parolen, mit denen sich auch die Rechten und Spießer, die Zeittotschläger, ihrer ideologischen Überlegenheit und Gemeinschaft versicherten? Anders als die linken Liedermacher sang Jochen Distelmeier nicht deshalb auf Deutsch, weil er sich mit seinen Botschaften unmittelbar verständlich machen wollte. Im Gegenteil, er ging gerade gegen jede unmittelbare Verständlichkeit an. Seine Texte changierten zwischen scheinbar schlichten, von Jugend- und umgangssprachlichen Ausdrücken geprägten Passagen und einer Terminologie, die direkt aus der politischen und postmodernen Philosophie jener Zeit zu stammen schien. Der Titel des Albums Ich-Maschine spielte auf den Begriff der Wunschmaschine an, der von den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Buch Anti-Ödipus geprägt worden war. Dass das Subjekt, das Ich, wie eine Maschine funktionierte, das sollte im Sinne des Albumtitels bedeuten, dass es von Trieben geprägt ist, die es nicht beeinflussen kann, und von symbolischen Ordnungen, die jedem Selbstverhältnis vorausgehen und das Subjekt bestimmen. Dazu gehört auch das voraussetzungsreiche, komplexe System der Sprache, das immer schon da ist, bevor das sprechende und singende Subjekt sich dessen bemächtigt. Für Jochen Distelmeier und Blumfeld blieb jede Sprache fremd, auch die vermeintliche Muttersprache. Daher nützte es nichts, in einer Sprache wie die englische zu fliehen, um sich darin angemessener oder eben auch weniger angemessen ausdrücken zu können. Der Konflikt mit der Sprache zeigte sich ohnehin in jeder Zeile, die man zu Papier brachte. In dem Stück Verstärker auf dem zweiten Blumfeld-Album L'État et moi aus dem Jahr 1994 hieß es entsprechend: Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Als Text, der kein Behältersarg sein mag, schreibe ich mich auf, um nicht zu ex oder zu implodieren. Platzangst reduzieren, ziehe ich mich zu, ab und zu aus. Und höre nicht auf Prozess und Technik. Und mich selbst zu buchstabieren, Zeiträume neu im Sinn von weiter formulieren, um dann, wie hier später bei dir zu sein, wie Tinte, die sich ausstrecken will, einsaugen lässt in ein Bett aus Papier. Liebe Nacht, über Bewerte, Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssige Liebeslieder, falsch und schlecht und laut, tun so, als wäre das Leben auf der Sehnsuchtsbasis. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssiger Liebesfilme, Handlung unwahrscheinlich, familiengerecht. Jugendliche werden so darauf konditioniert, dass das Leben nur als Paarbindung funktioniert. Überflüssige Werbefilme, Körpergebärd zertreten als Sex. Partnervermittlung wird immer obszöner und Fahrt wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner. Nein, pfui Teufel. Liebe wird oft überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Lassie Singers, Tokotronik, Ironie als Grundhaltung. Bei aller von Postmoderne und Poststrukturalismus inspirierten Kritik des klassischen Subjektivitätsbegriffs war den Liedern von Blumfeld doch oft ein klassisches Pathos des heroischen Einzelgänger-Daseins zu eigen, wie wir es auch schon bei Freddie Quinn und Udo Lindenberg gefunden haben. Jochen Distelmeier inszenierte sich als leidenden Mann, der im Kampf gegen die unbesiegbare Welt zum heroischen Scheitern verurteilt war. Das stand in auffälligem Kontrast zu den Texten und Selbstinszenierungen der Lassie Singers, die etwa gleichzeitig mit Blumfeld reüssierten. Sie wurden zwar 1988 in West-Berlin gegründet, bewegten sich aber im Umfeld der Hamburger Schule. Ihr Kopf war die Sängerin und Songschreiberin Christiane Rösinger. Auch in ihren Liedern ging es um Individualismus und Einsamkeit, doch in meist leichterer und ironischerer Weise als bei Jochen Distelmeier, So hieß es auf dem 1991 erschienenen Albumdebüt Die Lassie Singers helfen dir in dem Stück Pärchenlüge. Das Leben ist schon hart genug. Alleinstehende haben es doppelt schwer. Pärchen sind wie Parasiten. Pärchen werden immer mehr. Und im Refrain: Pärchen, verpisst euch, keiner vermisst euch. Ein Satz, der in den folgenden Jahren zum geflügelten Wort werden sollte, wo Jochen Distelmeier seinen Individualismus zum symbolisch aufgeladenen Existenzialismus überhöhte, holte Christiane Rösinger die gleichen Erfahrungen, Gefühle und Dispositionen wieder ins trivial Alltägliche zurück. Die Lieder der Lassie Singers strahlten, anders als jene von Blumfeld, eine heitere Grundstimmung aus und wirkten darum noch nachhaltiger, wenn die Heiterkeit sich unversehens in Bitternis verwandelte, wie in dem Stück »Liebe wird oft überbewertet« von ihrem 1996er Album »Hotel, Hotel«. Liebe wird oft überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens. Und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Diese heiter-ironische Grundhaltung verband die Lassie Singers mit der 1993 in Hamburg gegründeten Band Tokotronic, die zur dritten und letzten Generation der Hamburger Schule gehörte. Auch deren Sänger und Songschreiber Dirk von Loftzow schlug mit seinen Texten die Themen Vereinzelung und Entfremdung an. Doch kostete er die Vereinzelung nicht romantisch aus, sondern persiflierte sie, etwa indem er sich in eine identitätsstiftende Gemeinschaft hineinwünschte, von der er freilich wusste, dass eine solche in der Pop- und subkulturellen Landschaft der mittleren 1990er Jahre nicht mehr zu haben war. »Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein«, heißt der Song auf dem Tokotronic-Debütalbum »Digital ist besser« aus dem Jahr 1995. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte mich auf euch verlassen können. Und jede unserer Handbewegungen hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind. So wurde die Sehnsucht nach einer kollektiven Abgrenzung von der Spießergesellschaft, wie man sie etwa noch beim linken Punkrock der 80er Jahre ausmachen konnte, gleichermaßen als eigene Position bekräftigt, wie ironisch veralbert. Die Beschränktheit, von der man sich absetzen wollte und gegen die man seinen Abscheu erklärte, machte sich nun nicht mehr nur an reaktionären politischen Einstellungen fest, wie in den Blumfeldtschen Zeittotschlägern, sondern am Verhalten und Aussehen, am gesamten Habitus. »Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt«, heißt es im ersten Stück auf dem Tokotronic-Debütalbum mit dem Titel »Freiburg«. »Ich bin alleine und ich weiß es und ich finde es sogar cool und ihr demonstriert Verbrüderung.« Die Aussage wird in den folgenden Strophen mit Backgammon-Spielern und Tanztheatern anstelle der Fahrradfahrer variiert. Der Schlüsselsatz in diesen Strophen ist: Ich bin alleine und ich weiß es, und ich finde es sogar cool. Das Grundmotiv, insbesondere der ersten Alben von Tokotronic, war die selbstgewählte Einsamkeit eines Menschen, der die Gesellschaft im Allgemeinen und den ihn umgebenden Mitmenschen im Besonderen mit Ratlosigkeit, Befremden und Abscheu begegnet. Der an dem Gefühl leidet, nicht dazuzugehören, aber noch weitaus mehr darunter leiden würde, dazuzugehören. Zur überwältigenden Mehrheit der Fahrradfahrer oder zu kleineren, aber meinungsstarken Gruppen der Befürworter des Tanztheaters. Das sprachlich Besondere an den Texten von Dirk von Lowtzow lag insbesondere darin, wie er aus diesem Vereinzelungsgefühl griffige Slogans schöpfte. Sie waren hervorragend dazu geeignet, bei Konzerten in großen Gruppen von sich ebenso vereinzelt fühlenden Menschen im Chor mitgesungen zu werden. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Wir kommen, um uns zu beschweren. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Für jeden in den späten 1990er Jahren heranwachsenden oder das Erwachsenwerden hinauszögernden Menschen hatten Tokotronik elegante Merksätze parat, in denen sich die generelle Unzufriedenheit mit dem Gesamtzustand ironisch gebrochen manifestierte. Die ironische Grundhaltung prägte auch das Verhältnis zur deutschen Sprache, was Tokotronik im vorletzten Stück auf Digital ist besser auch formulierten. Über Sex kann man nur auf Englisch singen, ist der Titel. Über Sex kann man nur auf Englisch singen, allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben, den Teufel mit dem Beelzebub vertreiben. Und ihr wisst, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben, den Teufel mit dem Beelzebub vertreiben. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Über Frauen kann man schlecht im Deutschen fluchen. Solltest nicht versuchen. Und doch, wenn man sucht, was man begehrt, da wird das Suchen fluchenswert. Und ihr wisst, ich rede von bestimmten. Wer auf Englisch singe, so die Meinung, nutze diesen Schritt zur Distanzierung von der Muttersprache als Schutz gegen die Peinlichkeit, die im unmittelbaren Ausdruck romantischer Gefühle leicht drohen konnte. Da Tokotronik sich trotzdem oder gerade deswegen zum Singen auf Deutsch entschieden hatten, bekundeten sie damit auch ihren Willen, sich den Risiken der Unmittelbarkeit zu stellen. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Von allen Bands, die in den späten 80er und frühen 90er Jahren in der Szene der Hamburger Schule entstanden, war Tokotronik fast die einzige, der es gelang, eine bis in die Gegenwart dauernde Karriere aufzubauen, mit einem sich stetig wandelnden Werk. Vielleicht kann man ihr Schaffen seit dem Debüt 1995 in vier Phasen gliedern: den Sturm und Drang, die klassische, die romantische und die autofiktionale Phase. Zeichnete sich die Sturm- und Drang-Phase noch durch die Verbindung von identifikatorischen Parolen und schlichtem Gitarrengeschrammel aus, verfeinerten sich in der tokotronischen Klassik des Weißen Albums aus dem Jahr 2002 bis zur Kapitulation von 2007 die musikalischen und sprachlichen Mittel allmählich. Doch auch hier fanden sich noch ähnlich einprägsame Sätze und Imperative. Aber hier leben? Nein, danke. Pure Vernunft darf niemals siegen. Mach es nicht selbst. Sag alles ab. In der romantischen Phase, die mit dem Album Schall und Wahn aus dem Jahr 2010 begann, beherrschte der Eindruck einer musikalischen und rhetorischen Hyperverfeinerung das Bild.

Musik, soll das heißen, stifte Hoffnung, weil sie Menschen näher bringe beim gemeinsamen Hören. Ein Lied stifte Hoffnung, weil es vereinzelte Töne in einen Zusammenhang setze, aus dem sich etwas Neues ergebe. Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung, Transformation aus jedem Klang. Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Musik bietet die Möglichkeit, zu all jenen zu sprechen und zu singen, von denen man zu dieser Zeit der pandemiebedingten Isolation auf so beklemmende Weise getrennt war. Und wenn ich dann schweigen müsste, bei all der Angst, die mich umgibt, singt Dirk von Lowtzow, und wenn ich dann schweigen müsste, dann hätte ich umsonst gelebt. In der letzten Strophe richtet er diese Hoffnung und Liebeserklärung in unmerklich sich verwandelnder Weise, Transformation aus jedem Klang auf ein Gegenüber, von dem man nun nicht mehr weiß, ob es sich um die Musik handelt oder um einen geliebten Menschen. Aber vielleicht macht das auch gar keinen Unterschied. Wenn ich dich nicht bei mir wüsste, hätte ich umsonst gelebt. Der Song Hoffnung handelte von dem Schrecken der Isolation und der Angst, die sie erzeugt, aber auch von dem nicht zu erstickenden Wunsch, zu entkommen und offen zu bleiben für die Zusammenhänge der Welt, sei es in einer Gemeinschaft, mit vielen oder einer Diade. So schien die einzige Möglichkeit der Festung der Einsamkeit, so der Titel eines Tokotronik-Lieds von dem 2007er Album Kapitulation, zu entfliehen, in der Öffnung gegenüber anderen Menschen zu bestehen, mit denen wir unsere Angst teilen können. Öffnung ist dabei nur ein anderes Wort für das, was immer und darum eben auch in der schwarzen Stunde der Isolation Hoffnung zu stiften vermag, die Liebe. Sie hörten Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, die Sprache des deutschen Pop, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Jens Balzer, Die Hamburger Schule, eine Niemandsland-Produktion, 2025. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 22. September bis zum 6. Oktober 2025 im Niemandsland. Techno-Großmacht Katalonien. Katalonien und seine Hauptstadt Barcelona nehmen weiter Anlauf, um auf der Rangliste der technologischen Innovationsregionen weiter nach oben zu gelangen. Verschiedene Großprojekte sollen hier den technologischen Fortschritt voranbringen, etwa InnoFAB, das erste katalanische Zentrum zur Entwicklung und Produktion neuer Prototypen von Mikrochips. Ein Schlüsselprodukt auf dem strategischen Sektor. Ziel ist es hier, bis 2030 zu den führenden 50 innovativen Regionen des Sektors in Europa zu gehören. Nach dem sogenannten Scorehead-Ranking der EU liegt Katalonien im Moment auf Rang 73 der innovativen Technologien des Halbleiter- und Microsoft-Elektronik-Sektors. InnoFAB wird das erste Zentrum zur Entwicklung von neuartigen Mikro- und Nanotechnologien im Halbleitersektor in Katalonien sein. Das Institut für Nanowissenschaft und Nanotechnologie wird mit einem Haushalt von 400 Millionen im Parc de l'Alba auf einem 2000 Quadratmeter großen Areal die Arbeit aufnehmen. Weitere von der EU geförderte Projekte sind die DARE-Chip-Hersteller oder PIX Europe, photonische integrierte Schaltkreistechnologie, koordiniert durch das BSC Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, CNS. Für die Consejera der Generalitat der Landesregierung hier in Katalonien, Frau Núria Montserrat, bedeutet das technischer Fortschritt, Nachhaltigkeit und Konkurrenzfähigkeit im Halbleiter- und Mikroelektroniksektor. Fun City Barcelona. Stöhnen und jammern auf allerhöchstem Niveau praktiziert der Hotelsektor von Barcelona angesichts der Aussicht, dass eventuell die Stadt die Touristentaxe etwas erhöhen will. Wir werden erwürgt, ruft der Verband der Hotellobby aus. Haha. Barcelona hat sich auf dem Tourismussektor einen Weltrang erworben. Kongresse, Sportevents, Geschäftsreisen, Ausstellungen auf dem Montjuïc, Fußball-Events, Mammutkonzerte, Marathonläufe und so weiter und so weiter. Das nimmt gar kein Ende. Gay-Paraden, alles das auf einem schwankenden Kontinent mit Extremwetterlagen, Kriegsvorbereitungen und Inflationsschüben. Und nun, so das Gremi d'Hotels von Barcelona, komme die Stadt mit höheren Tourismustaxen. Das gehe aber nicht. Sofort droht man damit, dass der Mobile World Congress sich einen anderen Tagungsort auswählen könnte. Wir würden uns freuen, aber für das Rathaus klingt das wie eine Drohung. Was steckt hinter diesem Geschrei? Barcelona hat einen neuen Rekordsommer auf dem Hotelsektor zu verzeichnen, mit neuen Rekordzahlen, einer Zimmerbelegung von bis zu 90%. Doch, so Jordi Clos, der ist Präsident des Gremiums der Hoteliers von Barcelona, habe es eine Abnahme im Gesamtjahresdurchschnitt gegeben. Die machen da ihre Zahlenspielchen. Der Durchschnittszimmerpreis pro Nacht beträgt im Moment hier in Barcelona, Achtung, 194 Euro. 4 Euro mehr als 2024. Gut, dabei geht es dem Sektor sehr gut. Neue Märkte in Asien sowie in Kanada und Mexiko werden gerade erschlossen, sind schon erschlossen. Eine Flughafenerweiterung für das Herankarren von weiteren Massen aus Japan, China und Indonesien in Großraumflugzeugen wird gebaut. Die Zukunft sieht ziemlich rosig aus für diesen Sektor. Lady Gaga-Konzert im Oktober, da werden Tausende kommen, 5 Ärztekongresse noch in diesem Jahr und keine Atempause. Für Jordi Casal sind weitere Steine des Anstoßes die vielen Graffiti-Schmierereien an Hauswänden und Türen. Sie vermitteln ein Bild von Schmuddeligkeit. für viele Besucher ein negatives Erlebnis hier in unserer schönen Stadt. Tourismushochburg Barcelona. Herr José Antonio Donaire ist seit dem 1. August Comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible. Das heißt, er ist Beauftragter für die Koordinierung des sogenannten nachhaltigen Tourismus in Barcelona. In einem längeren Interview erklärt Donaire am 18. September in der Tageszeitung El Periódico de Catalunya verschiedene Probleme und Strategien zur Bewältigung des Massentourismus. Donaire arbeitet seit 30 Jahren als Forscher zum Thema Tourismus. Er ist Doktor der Geografie und Professor der Fakultät Tourismus an der Universität Girona. In dem Interview äußert er unter anderem Folgendes. Ich zitiere ein paar Stellen aus diesem Interview. Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass die Stadt nicht weiter touristisch wachsen kann. Das klingt schon mal gut. Es sollen neue Parameter bei der Bewertung des Tourismus aufgestellt werden, etwa umweltmäßig, sozial, kulturell und so weiter. Barcelona ist an seine Grenzen gestoßen, sagt er. Sowohl Einheimische als auch Touristen spüren die Überbelastung und man ist sich einig, dass nun der Strom an Menschenmassen auf neue Weise verwaltet werden müsse. Wir können nicht fragen, wie viele Touristen wir noch kommen lassen sollen. Es gehen einfach nicht mehr in diese Stadt hinein. Das klingt auch sehr gut. Auf die Frage, ob man Obergrenzen für die Zahl der Touristen festlegen solle, sagt Donaire, es gibt bereits Grenzen. Die Stadt selbst hat sie im Plan PEUAT, Pla Especial Urbanistic d'Allocament Touristic, ich übersetze mal urbanistischer Spezialplan zur touristischen Unterbringung, festgelegt. Dort sind Höchstzahlen festgelegt, auch die Zahl der Kreuzfahrtschiffsterminals sind dort beschränkt. Sollte man diesen Plan nicht noch nachbessern, war die nächste Frage. Doch ja, sagt der Mann, es sollte darin festgelegt werden, dass die Zahl der Touristen die Lebensqualität der Einwohner nicht noch weiter mindern darf. Auch weitere Nachhaltigkeitskriterien sollten dort festgeschrieben werden. Und das Fehlen von Wohnraum angesichts der Tourismuswohnungen, das sei ein großes Problem. Auch die Bereiche EGA, Espais de Gran Afluencia, das sind besondere Räume mit sehr großem Zustrom, müssten verbessert werden. Darin mit einbezogen werden müsse Sauberkeit, Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Räume mit großen Massen an Ballungen von Touristen sind zum Beispiel die Plätze rund um die Sagrada Familia oder um die Kathedrale von Barcelona oder am Montjuïc vor dem Museum. Soll Barcelona Souvenirshops und 24-Stunden-Supermärkte rund um die Sagrada Familia schließen? Antwort von Herrn Donaire. Wir arbeiten mit den lokalen Vertretern der Läden an Lösungen, um Läden für die Anwohner zu öffnen. Nachdem sie seit Jahren und seit Jahrzehnten geschlossen werden, will man da jetzt wieder Läden öffnen. Das Problem ist natürlich nur, es gibt kaum noch Anwohner. Viele Tourismuswohnungen haben diese Anwohner nämlich schon verdrängt. Weitere Punkte, die im Interview angesprochen werden, sind die Eintrittsgebühren für Tourismusattraktionen, etwa wie es bereits im Parc Güell existiert. Und dann die Frage nach dem Flughafen bzw. der Erweiterung des Flughafens El Prat. Auf diese Frage antwortet unser Comisionado, unser Beauftragter, nicht. Ob man den Flughafen erweitern soll? Eine klare Frage. Seine Antwort, wörtlich, ich zitiere, Barcelonas Einwohner verbrauchen im Durchschnitt 97 Liter Wasser pro Tag. Hat also mit der Frage nichts zu tun. Ein Tourist 400. Wir müssen mit den Hoteliers über einen Plan zur Wassereinsparung reden. Tja, das ist eine irre Enttäuschung am Ende des Interviews. Der Mann ist also Beauftragter der Stadt für eine Verbesserung auf dem Tourismussektor für die Einwohner und er äußert sich nicht zu der Frage, ob man den Flughafen erweitern soll. Keine Antwort, ob es nötig sei, aus Nachhaltigkeitsgründen den Flughafen zu erweitern. Das große Reizthema überhaupt. Stattdessen Schweigen und viel Blablabla, dass alles nachhaltig sein müsste. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Thema Gewalt und Verbrechen in der Stadt. Die parlamentarische Gruppe im Rathaus von Junts per Barcelona einigte sich am 17. September mit der Stadtverwaltung und der Kommission für Inneres und Sicherheit darauf, die Guardia Urbana Polizei Barcelonas mit Metalldetektoren auszustatten. Hintergrund ist hier die zunehmende Tendenz, Stichwaffen und Messer bei sich zu führen. Auch soll die Zahl der Guardia Urbana Polizisten auf bis zu 4000 Angehörige aufgestockt werden. Messerstechereien und das Mitführen von Messern haben im ersten Halbjahr dieses Jahres um 38% zugenommen. Die Stadt und der Müll. Ohne Blau gibt es kein Grün, ohne Ozean wird es kein Leben geben, stand auf den T-Shirts der Freiwilligen, die am Sonntag, dem 20. September, zum San Sebastian-Strand in der Barceloneta kamen, um eine größtmögliche Menge an Abfällen aus dem Sand zu entfernen. Diese Initiative wurde von der Organisation Fundación Costa Este am Club Nautic und Bastian Beach von mehr als 120 Teilnehmenden durchgeführt. 90 Kilo Müll wurden aus Sand und Wasser entfernt. Besonders Plastik, Glas, aber auch viel Biomüllreste. Drei Gruppen waren im Einsatz. Diejenigen, die als Strandläufer unterwegs waren, im Sand buddelten, dann Paddelaktivisten auf der Wasseroberfläche und Taucher, die unter Wasser den Müll hervorholten. San Sebastian ist der touristischste Strand der Stadt. Die Aktion dauerte circa eine Stunde. Ziel war es, die Badegäste und Touristen für das Müllproblem, besonders die Mikroplastikplage, zu sensibilisieren. Jaume Fernandez, der ist Besitzer einer Tauchschule am selben Strand, ist Initiator der Reinigungsinitiative. Er erklärte, dass man diese Aktion zweimal pro Monat durchführen werde. Wir haben festgestellt, dass es weniger Müll, aber immer mehr Mikroplastik und Kleinstmüllteile gibt. Barcelona, Konsum-City und die Arbeiterklasse. Kleinhändler und Ladenpersonal lehnen die Ausweitung der Öffnungszeiten von Läden und Supermärkten an den Sonntagen ab. Am vergangenen 14. September war es der letzte Sonntag, an dem Supermärkte und Geschäfte in den sogenannten CGAT, Zonas de Gran Afluencia Turística, das sind Zonen mit großem Tourismuszustrom, ihre Tore öffnen durften. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Sommer. Seit 2000 war es in Ciudad Bella, Eixample und San Martí, Gracia etc. erlaubt, die Läden auch am Sonntag zu öffnen. Die Zeit zwischen dem 15. Mai und dem 15. September war die Saison für diese Maßnahme. Während Arbeitgeberverbände und Lobby eine von ihnen jetzt geforderte Ausweitung der Geschäftszeiten bzw. Abschaffung der Beschränkungen, der Gesamtbeschränkungen für den Handel fordern, erklären Arbeiter und Angestelltenvertreter, dass es für sie zu hohen Belastungen, Stress und Mehrarbeit führen wird. Das Argument der Unternehmer, dass eine Ausweitung der Öffnungszeiten Arbeitsplätze schaffen würde, sei eine Lüge und eine Falle. Ein Angestellter der Buchhandlung La Central erklärte, Zitat, es ist der Anfang einer Neoliberalisierung der Ladensöffnungszeiten, sogar für den Buchhandel. Das wird den Lebensrhythmus der Arbeiterklasse verändern und eine Stadt schaffen, die auch an den Wochenenden geöffnet hat. Héctor Rustarrazo von der Gewerkschaft CGT Comercio und Angestellter bei Apple Store an der Plaza Catalunya erklärt, die Unternehmer steigern ihre Gewinne ständig, während das Arbeitsleben für uns Angestellte immer prekärer wird. Die meisten Angestellten haben Verträge von Montag bis Sonntag, sodass ihnen bei Sonntags- und Feiertagsarbeit keine Überstunden oder Sonntagsarbeitszuschläge angerechnet werden. Oscar López von der Gewerkschaft UGT ergänzt zu diesem Thema, es wurde ja schon tarifvertraglich vereinbart, dass die Angestellten an Sonntagen freiwillig arbeiten können und als Ausgleich dann an bestimmten Feiertagen frei haben sowie Extrazuschläge für Sonntagsarbeit bekommen. Diese Vereinbarung wird oft überhaupt nicht eingehalten und neue Arbeitsplätze werden so gut wie keine geschaffen. Selbst der Präsident von Barcelonas Comerç, Prosper Puig, kritisiert. Läden mit weniger als 300 Quadratmetern Fläche können jetzt schon 363 Tage im Jahr öffnen, außer zu Weihnachten. Die kleinen Läden haben es schwer, Angestellte zu bekommen, die bereit sind, sonntags zu arbeiten. Und wir, was wollen wir denn? Eine Stadt, Barcelona, die ein immer geöffnetes, riesiges Shoppingcenter ist? In Madrid ist das schon passiert und der gesamte lokale Kleinhandel ist dadurch vernichtet worden. Lobbyisten der Tourismusindustrie pochen hingegen auf die völlige Öffnung. Denn Barcelona sei eine Touristenhochburg mit einer riesigen Nachfrage. Da könne man sich doch keine restriktiven Öffnungszeiten erlauben. Was sollen die Touristen denn denken? Sollte das Sonntagsöffnungsverbot ganzjährig fallen, so wolle man dagegen mobilisieren, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Mika Crisu, die ist Angestellte von der Inditex, gründete 2022 die Initiative Stop Domingos. Sie erklärt: Auch wir haben Familien. Wir werden uns gegen Sonntagsarbeit wehren. Niemandsland. Umfrageergebnisse in Barcelona. Laut einer jüngsten Umfrage des GESOP genannten Meinungsforschungsinstituts, des Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública, das ist das Kabinett für Sozialstudien und öffentliche Meinung, für die Tageszeitung El Periódico würde Bürgermeister Jaume Collboni die Wahlen erneut gewinnen. Die rechtskonservativen Katalanisten von Junts und Barcelona en Comú, die linke Partei, erleiden leichte Verluste an Wählerstimmen und die Republikaner von ERC nehmen etwas an Stimmen zu. Die rechte PP bliebe gleich und die Ultrarechten von Vox und die katalanistischen Ultrarechten von Alianza würden etwas zunehmen. Die Umfrage wurde zwischen dem 15. und 19. September 2025 durchgeführt. 2 Jahre nach dem dramatischen Wahlausgang und der Wahl des Sozialisten Collboni mit den Stimmen von Ada Colau und der rechten PP sitzt der Bürgermeister fest im Sattel. Seine Partei PSC erhielt 23,5% der Stimmen und 12 Abgeordnete statt der aktuellen 10. Die GESOP-Umfrage lässt auch eine negative Bewertung der Gesamtsituation der Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt erkennen. 51,4%, eine klare Mehrheit, der Befragten erklärt, dass die Stadt sich negativ entwickelt habe. 35,3% erklären, keine Entwicklung weder negativ noch positiv zu erkennen und nur 12,1% sagen, dass die Stadt sich zum Besseren entwickelt habe. Weitere Ergebnisse dieser Umfrage. 40% der Barceloneser Bürger unterstützen ein Linksbündnis im Rathaus zwischen PSC, ERC und En Comú. 85,1% meinen, die Mietverträge auf Zeit müssten abgeschafft bzw. neu reguliert werden. 69,3% der Befragten sind für ein Verbot von Tourismuswohnungen. 65,5% der Befragten wollen den Zustrom von Kreuzfahrtschiffen drastisch beschränken. 71,1% sind für eine Beschränkung der Tourismuszuströme insgesamt. Und 94,6% sind für härtere Strafgelder bei Verschmutzung von Straßen oder Beschädigung von urbanem Material. Darin enthalten ist natürlich auch das Abreißen von Banklatten, das Besprühen von Häuserwänden und Türen und Hoftoren und so weiter und so weiter. Und noch 3 weitere Zahlen zu diesem Thema. 50,6% der Befragten bei der GESOP-Umfrage sind gegen eine Erweiterung des Flughafens El Prat. 54,4% wollen den privaten Autoverkehr in der Innenstadt eingeschränkt sehen. Und schließlich 63,5% befürworten einen weiteren Ausbau von Fußgängerzonen, wie die Bürgermeisterin Ada Colau das vor Jahren angefangen hat. Barcelona, Stadt der Feste. Die Mercè-Festtage, Barcelonas wichtigstes Stadtfest, begannen am vergangenen Dienstag, den 23. September, und wurden mit einer traditionellen Rede, dem sogenannten Pregón, eingeläutet. Dieses Jahr war es die allerseits hochgeschätzte Schauspielerin Emma Vilarasau, die im Salon de Cent des Rathauses die Eröffnungsansprache hielt. Die 1959 in Sant Cugat geborene Theater- und Kinodarstellerin Vilarasau, bekannt durch katalanische Fernsehserien, sagte unter anderem, dass der Völkermord in Gaza gestoppt werden müsse. Sie kritisierte die hohen Mietkosten und die schlechte Wohnsituation in der Stadt und das Fehlen von Investitionen im Kulturbereich. Dazu forderte Frau Vila-Rasau einen besseren Schutz der katalanischen Sprache und sie kritisierte natürlich die touristischen Massenzuströme. Wörtlich sagte sie, Zitat, lasst nicht zu, dass die Touristen euch das Leben verbittern und euch aus der Stadt verdrängen. Das absolute Fehlen von Wohnraum ist der Anfang von Dekadenz, sagte sie weiterhin. Und für Netanyahu hatte sie auch deutliche Worte. Der Mann muss wegen Kriegsverbrechen vor ein internationales Gericht. Soweit Frau Vila-Rasau, deutliche Worte einer großen Schauspielerin. Habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Ich kann nicht sagen, was du aus mir gemacht. Ich fliehe vor den Tagen und liebe nur die Nacht. Die Nacht ist mir so golden, wie sonst kein Tag mir war. Da träume ich von einer holden Frau mit blondem Haar. Dingen, die mir ein Blick verhieß. Da höre ich Lieder klingen, fernher vom Paradies. Da sehe ich Wolken jagen und schaue lang in die Nacht. Sagen, was du aus mir gemacht. Niemandsland mal wieder hier im abendlichen Einsatz. Nicht direkt am Paseo San Juan, sondern im Restaurant Cantones. Gut, wir sind hier, glaube ich, in der Osías Marc. Osías Marc, fast Ecke Paseo San Juan, mit Bammel natürlich, unser Kinoexperte und Kinofreund aus dem Niemandsland. Hey Bammel, wie geht's? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Freue mich sehr, mal wieder mit Dedi zu treffen. Hallo Dedi. Hallo. Tolle Sache. Ja, ich glaube, ist fast ein Jahr vergangen, oder? Ja, seit unserem letzten Treffen, ja. Mein letzter Beitrag war im Mai. Stimmt. aber den habe ich im Homeoffice gemacht. Hier sind wir also. Wir sitzen hier an einem schönen Spätsommerabend. Die Temperaturen sind auch sehr angenehm. Eine leichte Brise weht hier durch die Gasse. Nehmen wir einen Parkplatz, ein Motorrad wieder. Ja, genau. Es ist 8:30 am Abend und Bammel, du hast einen Film gesehen, der behandelt das Leben der großen Knef. In Deutschland ist es ja so, eine Frau, die einen Rang und Namen hat, die bekommt den bestimmten Artikel, die Knef, die Dietrich, und dann weiß man, es ist eine große Diva. Ganz genau, in dem Fall trifft es auch zu. Auftakt war, dass wir im Mai beschlossen haben, wir machen ein paar Beiträge zum 80-jährigen Kriegsende, also zum 2025. Und der Film, den ich da ausgesucht hatte, war Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte. Ja, den hatten wir ja besprochen. Den hattest du besprochen. Und beide festgestellt, dass wir große Fans von Hilde Knef beziehungsweise unbedingt von Knef sind. Ne? Sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin. Und Schriftstellerin. Und Textschreiberin ihrer Songs. Gemalt hat sie übrigens auch, aber große Künstlerin, sind wir uns einig, oder? Ja. Dann haben wir uns hier getroffen jetzt heute und vor mir liegen zwei Bücher. Ich habe immer Bücher dabei, wenn ich mich mit Dedi treffe und er umgekehrt auch. Den Reklam-Filmführer. Klassiker. Genau, das Ding muss man in der Hand haben, wenn man sich mit deutscher oder insgesamt internationaler Filmgeschichte beschäftigen möchte. Und da war halt ein ziemlich guter Beitrag über Die Mörder sind unter uns drin. Dann dachte ich, schlag das mal auf. Und Dedi hat dann direkt gekontert mit einem Buch, das er geschrieben hat. Also dieser Film, Die Mörder sind unter uns, den haben wir besprochen. Der spielt 1946, direkt nach Kriegsende in Berlin. Einer der besten, einflussreichsten und vielleicht überhaupt das Standardwerk zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Und Dedi hat ein Buch geschrieben, das 1986 in Berlin spielt. Nächtliche Störung heißt das, Detlef Jeskards, Edition Niemandsland Radio Art, mit einem schönen Logo von Andrei Tarkowski, genau. Vom Stalkerhund. Und dieses Buch spielt 1986 in Berlin und da haben wir uns ein bisschen über Berlin unterhalten und so. Und Hildegards Knefs Geschichte ist halt ganz eng mit dieser Stadt verbunden. Ich selber nicht. Dazu komme ich später noch. Ich habe noch einen zweiten Beitrag vorbereitet, wenn wir den heute noch schaffen. Zu meiner Geschichte in Hamburg. Aber wir schaffen das. Das schaffen wir, okay, gut. Kannst mich aber auch ein bisschen aus dem Konzept bringen mit solchen Zitaten, das ja, weißt du, ne? Ja, gut, ich schneide das nachher raus. Ja, nee. Übrigens, die Knef hatte ja noch einen Koffer in Berlin, ne? Ja, immer. Genau. Ja, es gibt auch in diesem Dokumentarfilm, den wir heute besprechen wollen, eine kurze Szene, wo eine Plakette eingeblendet wird, wo die Knef zumindest in ihrer Berliner Zeit dort gelebt hat. Worüber sprechen wir? Fangen wir mal, machen wir mal ein paar Credits am Anfang. Ja. Der Film heißt Ich will alles, Hildegard Knef. I Want It All ist der internationale Verleihtitel. Der deutsche Filmverleih heißt Piffelmedien. Wie nochmal bitte? Der heißt Piffelmedien. Piffelmedien. Wenn ich jetzt frage, was soll das? Ja, frage ich mich wirklich. Das ist der Vorname von dem Hauptakteur, gespielt von Horst Buchholz, in der Billy Wilder-Komödie 1, 2, 3. Hallo. Auch ein ganz toller Berlin-Film und vor allen Dingen eine der besten Komödien in deutsch-amerikanischer Koproduktion in den 60er Jahren entstanden, in Schwarz-Weiß in Berlin, super Film. Brauchen wir nicht weiter erzählen. Schlemmer, stramm stehend und so, Hacken schlagen, ganz toller Film. Und Ludwig Otto Piffel ist der Name der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren. Lieselotte Pulver spielt die zweite Hauptrolle. Die kommt als große Künstlerin übrigens in dem Hildegard Knef-Film nicht vor. Und es kommen auch viele andere große Künstler nicht zu Wort, sondern da bin ich schon richtig drin in der Materie. Mir hat dieser Dokumentarfilm so gut gefallen, weil er nicht diesen typischen Fehler macht, so Talking Heads irgendwie vor die Kamera zu zerren, die irgendwie erzählen, dass sie irgendwann mal Hildegard Knef kennengelernt haben, warum sie die bewundern. Normalerweise werden dann irgendwelche Promis rangeholt aus deutschen Landen, Campino, keine Ahnung, irgendwelche Musikproduzenten. Das fällt in diesem Film alles flach, kommt nicht vor. Nochmal zurück zu den Credits. Nebenan wird gehupt. Ja, die Live-Atmosphäre hier auf der Straße. Die Regisseurin heißt Lucia Schmidt, die hat wirklich große Arbeit geleistet, muss ich direkt an dieser Stelle nochmal vorschieben. Aha. Der Film hatte Kinostart am 3. April 2025 in Deutschland. Ist der hier schon gelaufen irgendwo, Bammel? Ich glaube, der lief einmal in der Filmotheca im Rahmen von diesem deutschen, von dieser Reihe, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es versucht zu recherchieren, aber ehrlich gesagt fehlte mir die Zeit, das genau nachzuschauen. Wer den sehen will und in Katalonien oder in Barcelona oder in Spanien lebt, filmin.es heißt ein Filmportal, das ich regelmäßig benutze. Das ist ein Streamingdienst. Ja, ich hab's auch. Werde ich suchen. Der solche Filme regelmäßig online stellt und bedient und solche Interessen bedient, sage ich mal, den ich sehr viel benutze. Nicht ausschließlich, aber man kann sich da auch probehalber für einen Monat anmelden, würde ich euch sehr empfehlen. Guckt mal ein bisschen rum. Und vor allen Dingen, wenn ihr Ich will alles sehen wollt, da könnt ihr ihn sehen. In Originalsprache auf Deutsch mit leider ausgesprochen schlechten spanischen und katalanischen Untertiteln. Und einer englischen Untertitelung, die ein bisschen besser ist. Und wer meine Review lesen will, kann das auch dort tun übrigens. Und dafür bin ich ja jetzt aber nicht hier. Ihr sollt ja vielleicht euch erstmal neugierig werden auf diesen Film. Und ich versuche mal so ein paar Sidekicks zu liefern, warum ich persönlich diesen Film gut finde. Also erstmal, wir sind beide Fans von Hildegard Knef. Das haben wir jetzt ja schon unbedingt mehrfach erwähnt. Und außerdem der Titel Ich will alles ist ein Zitat aus ihrem Lied Für mich soll's rote Rosen regnen. Mhm. Eine wunderschöne Schnulze übrigens. Finde ich auch. Und es gab schon mal einen Dokumentarfilm, der so hieß, Für mich soll's rote Rosen regnen. Damals mit diesem dieser Coverversion von Extra Breit Anfang der 90er Jahre. Es gibt mehrere Dokus über Hildegard Knef. Und es gibt auch einen Spielfilm mit der Heike Makasch als Hildegard Knef. Aha. Der ist nicht schlecht. Ich weiß nicht im Moment, wie der Titel ist, aber ich werde ihn nachher nochmal erwähnen. Ich werde den Titel jetzt nicht erwähnen, weil ich bin kein Fan von diesem Film. Aber man kann den schon gucken. Hilde, die Knef. Also ich bin Jahrgang 1970. Ich bin in den 70er Jahren mit deutschen Samstagsabendshows aufgewachsen. So ein Mal mit meinen Eltern gucken, so Musik ist Trumpf mit Peter Frankenfeld und Joachim Kuhlenkampf und so. Und wenn die da aufgetreten ist, dann war die immer so, hat so einen Grauschleier in diese Show getragen. So. Also sie hatte unglaublich tolle Chansons, unglaublich toll vorgetragen, immer geraucht oder getrunken, so wie man das eigentlich nur aus amerikanischen TV-Shows kannte von Männern wie Dean Martin oder Frank Sinatra, aber von deutschen Frauen erst recht Chanson oder damals Schlagersängerin kannte man das so nicht. Und meine Eltern haben das immer so ein bisschen bespöttelt, so, da bin ich schon das erste Mal neugierig geworden. Guck dir mal die Alte an, wie die da rumraunt, die qualmt die ganze Zeit. Jetzt hat sie auch noch ein Glas in der Hand. Auch in TV-Shows, bei Interviews. Die stark geschminkten Augen natürlich auch immer von der Knef. Die dann während des Interviews auch noch verlaufen ist, die Schminke. Also die hat wirklich so Auftritte geliefert, wo ich als Kind oder ich war vielleicht noch nicht mal 10 Jahre alt. Da dachte ich schon so, das ist irgendwie anders. Außerdem Bammel, hier muss erwähnt werden, Hildegard Knef war die erste Nacktdarstellerin in einem deutschen Film. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal, wir befinden uns sozusagen in der zweiten Hälfte ihrer Karriere, nämlich als sie TV-Auftritte geliefert hat und Bücher geschrieben hat über ihre Krebskrankheit. Das war damals auch ein großes Thema. Aber dann machen wir jetzt direkt mal einen großen Schritt wieder zurück. 1946, Die Mörder sind unter uns. Ein amerikanischer Soldat jüdischer Herkunft hat sich in sie verknallt, sie sich in ihn, und hat ihr die Tür geöffnet, in die USA zu gehen. Dann hat sie von einem berühmten Produzenten, Selznick von MGM, ein Filmangebot bekommen. Und dieser jüdische Soldat oder amerikanische Soldat hat ihr dabei geholfen, wir fliegen nach Übersee. Und in Deutschland waren die Medien voll so, ja, die ist ja nicht ganz dicht, so, also, was will denn so ein junges Ding nach dem Krieg? Die hat gerade mal einen Film gemacht, in die USA gehen und so. Und sie hat dann aber diesen großen Schritt gemacht, den sie sehr bereut hat, das betont sie auch sehr in diesem Film. Und dann kamen in den USA keine Angebote. Ich habe mehrere große Hollywood-Produktionen gemacht, unter anderem einen ziemlich tollen Film mit Carol Reed. Das ist der Regisseur von The Third Man und anderen großen Filmklassikern. Dieser ist nicht ganz so gelungen. Dann gibt es von Henry Hathaway, da hat sie eine kleine Nebenrolle, Schnee am Kilimanjaro mit Gregory Peck und Ava Gardner. Sag ich mal, eine adäquate Technicolor-Verfilmung von einem Ernest Hemingway-Roman. Also sie hat da schon ein paar Sachen versucht, aber das hat nicht hingehauen. Die musste zurück nach Deutschland. Und dann, in dieser Zeit, parallel, gab es ein Angebot von Willy Forst, glaube ich, heißt der Regisseur, diesen Film Die Sünderin zu machen. Er hatte so eine relativ strunzdoofe Idee, sage ich mal, einen Film über das Verhältnis zwischen dem jungen Maler und seinem Model zu machen und daraus so eine Art Skandalfilm zu strecken. Das war von vornherein wahrscheinlich schon so konzeptionell erdacht. Allerdings haben sie nicht mit diesem großen Wirbel gerechnet. Und Hilde ist aus den USA zurückgekommen und hat eigentlich gedacht, Deutschland ist im Wiederaufbau, die Demokratie hat Einkehr gehalten, wir reden über das Medium Film, wir wollen etwas Neues schaffen, nicht nur Demokratie, sondern auch Kunst und Kultur. Und ist völlig auf Grundeis gelaufen damit, dass sie sich da 6 Sekunden sind es insgesamt nackt vor die Kamera gelegt hat. Und dieser Film hat einen riesen Skandal verursacht. Es gab Demonstrationen mit Tausenden von Leuten in Städten wie Köln, in Bonn, in Westdeutschland übrigens nur, nicht in Ostdeutschland, muss man dazu sagen. War der moralinsaure Mief der Adenauerzeit auch. Ganz genau. Und gleichzeitig natürlich auch die bewusste Provokation, die dahinter steckte. Und man hat, das hat sie leider zu spät gemerkt, sie einfach da so auf die Matratze gelegt, sage ich mal. Und offensichtlich hatte sie wenig andere Möglichkeiten, sah das als künstlerische Herausforderung an. Ihr war immer wichtig, als Schauspielerin auch zu gelten. Und ihr war scheißegal, ob sie dabei ihre Titten zeigen muss oder sonst was machen muss, sondern ihr ging es darum, das Filmische adäquat darzustellen und als Schauspielerin zu arbeiten. Und das hat sie auch in dem Film übrigens sehr gut gemacht. Außerdem sieht sie dabei noch ausgesprochen gut aus, zumindest zu der Zeit noch, muss man mal dazu sagen. Naja, sie war wirklich eine Schönheit, kann man nicht anders sagen. Jo, gut, also die Knef, die Sünderin. Wie geht's weiter? Was passierte dann nach diesen ganzen Aufregern, die da in der Adenauer Mief-Republik veranstaltet wurden gegen eine junge Künstlerin, die eine Grenze überschritten hat? Wie ging's dann weiter mit der Knef? Ja, um es mit einem ihrer Songs zu sagen, von nun an ging's bergab. Den kennst du auch, ne? Ja, klar. Vielleicht spielen wir den nochmal ein hier in unserer Sendung. Ja, klar, der wird gespielt. Oktober im Niemandsland. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab 3-mal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Und alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, die's Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Wert. Mal war ich in Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück, kam freudig erregt in die Heimat zurück, bekam meinen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleite, da war ich verwöhnt. Von nun an ging's bergab. Erst war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Also sie hat dann festgestellt, dass sie sich in dieser, sag ich mal, Kultur- und Medienlandschaft Anfang der 50er Jahre völlig deplatziert war, als Künstlerin, als Schauspielerin, und trotzdem aber weitergearbeitet, hatte auch Angebote, aber ihre schauspielerische Karriere, sagen wir es mal vorsichtig, die ging ein bisschen so, nehmen wir diesen Song, von nun an ging es bergab. Die hat dann ein paar Filme gemacht, die ich trotzdem alle klasse finde. Einer, der nicht erwähnt wird, ist Alraune. Das ist eine deutsche Gruselgeschichte, die bereits in den 20er Jahren verfilmt wurde. Und ein ziemlich guter deutscher Nachkriegshorrorfilm, einer der wenigen übrigens. Dann hat sie ein paar andere große Produktionen gemacht. Wie gesagt, diesen Film mit Carol Reed. Das ist ein Agentenfilm, der 1956 gedreht wurde. Der wird auch in dem Film erwähnt von ihr selber. Und sie sagt dann wirklich selber auch dazu, ich habe mit den großen Regisseuren dieser Zeit zusammengearbeitet, aber leider haben sie mich besetzt für ihre schlechtesten Filme. So, das stimmt nicht ganz, weil der Film ist nicht so adäquat wie Die Mörder sind unter uns, aber es ist ein gutes Beispiel für eine Agentengeschichte zwischen Ost und West. Mit James Mason übrigens besetzt noch. Es ist so ein Mauerüberläufer-Agentenfilm. Und den kann man auch bei FilmInn übrigens sehen. Auch noch ein paar andere Sachen von ihr. Einen meiner Lieblingsfilme aus den 60er Jahren. Da war es dann schon mit ihrer Karriere so, da ging es dann schon so richtig zur Neige. Da heißt Bestien lauern vor Caracas. Ein Monsterfilm von Hammer Productions aus London. Und sie spielt so eine deutsche, glaube ich, Gräfin oder sowas, die auf so einem Schiff festhängt zwischen irgendwo vor der Küste von Südamerika. Ein ganz toller 60er Jahre Monsterfilm, richtiger B-Film-Klassiker, den wir auch in meinem ehemaligen Betätigungsfeld im 3001 Kino mal gezeigt haben. Trash und Camp mit Emmy hieß die Serie damals, und Emmy Christoph Hempel hat den Film damals vorgestellt, und es war ein großer Spaß. Wir haben den wirklich so als B-Film abgetan und die gute Knef da auch ein bisschen vorgeführt, aber in diesem Dokumentarfilm kommt dieser Film nicht vor. Also egal, aber es zeigt, das ging dann so mit ihrer Filmkarriere nicht so richtig gut voran. Allerdings hat sie zu dieser Zeit internationale Auftritte gehabt als Chanson-Sängerin, und sie war damals, nachdem sie sich mit ihrem ersten Ehemann getrennt hatte, diesem Soldaten, von dem ich bereits gesprochen habe, mit einem Typen verheiratet, der auch ihr Produzent wurde. Sie sehr gut, glaube ich, so wie das im Film dargestellt ist, begleitet hat, und mit dem hatte sie eine gemeinsame Tochter. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem der Aspekte, die mir besonders gut gefallen haben in diesem Film. Ich muss mal kurz auf meine Unterlagen gucken. Die Tochter heißt Christina Palastanga, genau. Christina Palastanga, sagst du? Das klingt fast griechisch. Ja, das war die Tochter, die sie mit ihrem zweiten Ehemann hatte. Die ist Jahrgang 67 oder 68, also ungefähr in unserem Alter. Aha. Und sie ist eigentlich die einzige Erzählerin, die in diesem Film zu Wort kommt. Und ein bisschen über ihre Kindheit mit der Mutter und dem Vater in den 60er und 70er Jahren spricht. Bis diese Krebserkrankung, und in dem Film gibt es einen kurzen TV-Auftritt, wo sie davon spricht, dass sie ihre 69. Operation hat. Also die hat wirklich echt was durchgemacht, so was ihre Gesundheit angeht. Und diese Tochter, die ich übrigens persönlich in diesem Film ausgesprochen sympathisch finde in der Art, wie sie alles erzählt oder auch Sachen weglässt, ganz bewusst. Und sozusagen die Klammer bildet für dieses Mutter-Tochter-Konstrukt, was sozusagen der Unterbau für diesen Dokumentarfilm ist oder vielleicht sogar der Oberbau. Das finde ich ausgesprochen gut gemacht und es ist ausgesprochen toll, ihr zuzuhören und darüber zu sprechen, was man für ein Verhältnis zu seiner Mutter oder zu seinen Eltern hatte. Das fällt vor allen Dingen ja Leuten unserer Generation, die jetzt irgendwie zwischen 50 und 60 sind, auch heute manchmal noch ein bisschen schwer. Und das ist dieser zweite Aspekt, der diesen Film so spannend macht, nämlich, dass es nicht nur um diese Künstlerin geht, sondern auch um die persönliche Ebene. Und am Ende dieses Films kommt dann eben noch ihr letzter und dritter Ehemann zu Wort, Paul von Schell, der dritte Lebenspartner. Der kommt im letzten Drittel dieses Films dann auch nochmal zu Wort. Und erklärt ein bisschen diesen Medienrummel. Damals gab es so Praline und so solche Schmierblätter. Frau im Spiegel. Frau im Spiegel und so. Die haben das immer herzlich aufgegriffen. Die Bunte gab es auch. Genau. Und diese Hochglanzblätter hat man ja das damals genannt. Soraya-Presse nannte man das. Genau. Die haben das natürlich mit Kusshand genommen, wenn die Knef ihre Fotografen zu sich nach Hause eingeladen hat. Was ihnen nicht so ganz recht war scheinbar. Und der Tochter scheinbar auch ein bisschen unangenehm. Die hat sich da ja später dann auch komplett rausgezogen. Und dann im Schlussteil dieses Films sieht man nochmal, dass Hildegard Knef wirklich bis ans Ende ihres Lebens versucht hat, immer gute Kunst und gutes Material für ihre Fans zu liefern. Und am Ende des Films sieht man auch nochmal einen Auftritt, wo sie wirklich mit einer Kippe in der Hand, ich ziehe mal kurz an meiner Zigarette durch. Immer schön durchziehen. Steht die da so auf der Bühne, ich glaube es ist 86 oder 87 in Berlin auch, und macht dann mal so ein Abschiedskonzert irgendwie, viele Jahre vor ihrem Tod. Und genauso fängt der Film auch an. Also am Anfang sieht man sie auf der Showbühne und dann sieht man auch nochmal, dass sie wirklich eine professionelle Künstlerin war. Also es ist eine sehr seltene Aufnahme, vermute ich mal, in Schwarz-Weiß, aus den 50er oder frühen 60er Jahren, wo sie so versucht, ihre Big Band, also damals müsst ihr sich vorstellen, ich habe das ja schon erwähnt, Frankenfeld und so, die hatten damals eine Band von 40 oder 50 Leuten auf der Bühne mit Bass, Trompete, Schlagzeug, Kontrabass, keine Ahnung, Saxophon, einen kompletten Bläserquartett und allem, was dazugehörte. Und das musste natürlich entsprechend eingearbeitet werden. Und man sieht sie bei der Arbeit als professionelle Sängerin und sie fordert sozusagen den Bühnentechniker auf, nochmal die Mikros auszurichten, die Monitorboxen und so, und wie das damals so funktioniert hat. Und man kriegt einen sehr persönlichen Einblick nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihre Art, als Künstlerin auf der Bühne zu sein. Und damit schließe ich das vielleicht, glaube ich, ab. Ja, es ist bekannt, dass die Knef sehr professionell war und auch sehr anspruchsvoll, was Sound und Ton und so weiter betrifft. Ich hatte im letzten Niemandsland ihr Lied Ich möchte am Montag mal Sonntag haben gebracht und das war ja eigentlich eine Probeaufnahme, die jemand in YouTube gestellt hat. Man kann dafür sehr dankbar sein, weil es sind meistens die besten Sachen, wo sie plötzlich ins Lied reinhustet, sich umdreht, dann dem Orchesterdirektor ein Zeichen gibt und dann geht's weiter. Das hat sie sehr gut gemacht. Also der Song taucht in anderer Form auch in der Doku auf. Ja. Und vielleicht abschließend noch ein Zitat, das mir sehr gut gefallen hat aus diesem Dokumentarfilm. Ella Fitzgerald hat mal gesagt über sie, das war die beste deutsche Sängerin ohne Stimme. Und das bringt das sehr gut auf den Punkt. Ja. Das Gleiche könnte man auch sagen über Bob Dylan und über manche andere. Es geht eigentlich nicht darum, gut oder schön singen zu können. Es geht darum, den Blues und den Jazz und das Gefühl und die Seele mit seiner Stimme zu vermitteln in einem Song. Und das hat die Knef zweifellos geschafft. wir haben hier kein Hühnchen, das hier rumhüpft, sondern es ist ein kleiner Junge, der mit seinem Papa und mit seinem Onkel oder was hier Spielchen betreibt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist kein Huhn hier im Hintergrund, sondern ein kleines Kind. Bommel, also, noch einmal, fassen wir zusammen. Der Film Deutschland 2025. Ich will alles, der Titel. Länge? Die Filmlänge habe ich nicht. Ich glaube, es sind 92 oder 98 Minuten, also eine adäquate. Gute Zeit, anderthalb Stunden ist perfekt. Und zu sehen bei filmin.es. Ja. Ich glaube, er wird demnächst auch nochmal in der Filmothek bzw. beim In-Edit Film Festival laufen. Das weiß ich nicht genau. Ich gucke da noch, aber das werdet ihr schon selber rausfinden. Klar. Ja, danke Bammel für diese erschöpfende Filmbesprechung und Filmkritik. Sehr schön. Ich gebe weiter an meinen Tontechniker. Hey Otto, mach mal ein bisschen Musik. Jo. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollte mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten Neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will. Kino im Niemandsland, wie immer am Schluss unserer Sendung, einen Film, den ich vorstellen möchte. Und danach wird Bammel noch ein paar Kinotipps zum In-Edit-Festival geben. Der Film, den ich empfehle, ist ein spanischer Film, La Buena Letra geheißen, übersetzt mit Die gute Handschrift, der Regisseurin Celia Rico Clavellino. Der Film ist von diesem Jahr und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rafael Chirbes, La Buena Letra. ¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? ¿Y que le diga que consiguió irse? ¿Con pasaporte falso? ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? Worum handelt es sich? Es ist ein Drama, das in den 40er Jahren in einem Dorf bei Valencia spielt. Die junge Anna, dargestellt von Loretta Mauleón, lebt ganz für ihre Familie, die kleine Tochter, die Mutter und den leicht schwermütigen Ehemann Thomas. Es sind die Jahre nach dem Sieg der Frankisten, die Familie hatte Hunger und Not erlebt und Anna versucht, mit ihrem Fleiß und ihrer aufopferungsvollen Hausarbeit so etwas wie ein Heim für die kleine Familie zu schaffen. Man sieht sie beim Kochen, beim Nähen, beim Putzen, beim Bügeln und so weiter. Die Wunden des Bürgerkriegs sind noch nicht verheilt, vieles wird nur angedeutet. Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas. Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. María! Tu hermano. Da man über den verschollenen Bruder Antonio, gespielt von Enrique Auker, nichts weiß, kopiert Anna dessen Handschrift und schreibt gefälschte Briefe von Antonio, um dessen kranke Mutter zu trösten. Die Briefe stammten, so der nette Betrug, aus Buenos Aires, wo Antonio angeblich leben würde. Doch dann taucht der verschollene Bruder eines Abends plötzlich und unerwartet im Dorf bei der Familie auf. Arm und abgerissen wie er ist, wird er von Anna und Tomás aufgenommen. Antonio hat eine charmante Ausstrahlung und eine starke poetische Ader, die Anna zu Anfangs bezaubert. Doch bald beginnen die Probleme. Antonio braucht Arbeit, doch offenbar weigert er sich. Lo que tendría que hacer es buscarse un trabajo y ganar su propio dinero. Este trabajo es demasiado duro para él. ¿Y para ti no? Er pumpt die Schwägerin an, bezecht sich mit dem Bruder und lebt in den Tag hinein, bis Anna ihn zur Rede stellt. Kurz darauf verschwindet Antonio wieder. Siempre llevas pantalones. Son muy cómodos. Tú te caes muy bien. Und wie diese Geschichte weitergeht, erzähle ich hier nicht, denn es lohnt sich, den Film zu sehen. Ein interessantes Stück spanischer Nachkriegsgeschichte, exemplarisch dargestellt am Schicksal einer Familie und einer großen Frau, Anna. Überzeugend und wirklich kraftvoll dargestellt von Loretta Mauleón. La Buena Letra, die gute Handschrift. 110 Minuten, Spanien 2025, die Sprachen sind natürlich Spanisch und Valencianisches Katalanisch. Uraufgeführt im Januar 2025. Es gab 2 Nominierungen beim Filmfestival von Malaga und ich verlese nur eine der zahlreichen, durchweg positiven Kritiken. Im Diario El Mundo heißt es über den Film: eine provokante Kinoerzählung, präzise, tief und intim, schweigsam und gleichzeitig ohrenbetäubend. Großes Kino. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Oktober. Bleiben Sie gesund, optimistisch und kritisch mit allem, was unsere Herrschaften in den Regierungen treiben. Tschüss, agur, adeo. Ihr Detlef Jeskart. Yo. Me esforcé mucho para que me quedara bien la letra. Quería que fuera igual que la tuya. ¿Para qué vivir? Der Kinoherbst wird richtig heiß, Dedi und ich haben uns überlegt, wir bauen schnell 2 Kulturtipps in den Kinoblog mit ein, die wir für ausgesprochen wichtig halten. Das 58. Mal Festival International de Cine Fantastic in Catalunya in Sitges beginnt am 9. Oktober. 9. bis 19. Oktober, 10 Tage, Kino pur. Hauptsächlich natürlich Fantasy und Terror, aber sie haben ihr Programm doch deutlich ausgeweitet, was ich ganz toll finde. Es gibt viele Ehrengäste. Seit Samstag ist das Programm online, viele Erstaufführungen. Ich finde, da haben sie dieses Jahr so ein bisschen nachgelassen, aber das darf jeder selber entscheiden. Dafür müsst ihr einmal die Website checken. Der Ticketverkauf startet heute, Tag der Aufzeichnung, 23.09. Es werden jede Menge Gäste erwartet. Guillermo del Toro, Park Chan-wook aus Südkorea, die Grande Dame des spanischen Kinos, Carmen Maura, ist zu Gast. Wir haben von der Festivalleitung einen Dokumentarfilm über den italienischen Regisseur aus den 70er Jahren, Enzo G. Castellari, der so ganz tolle Action- und Trash-Klassiker gemacht hat. Dieser Dokumentarfilm wird gezeigt und Enzo G. Castellari ist zu Gast. Und als weiteres Highlight habe ich mir noch notiert, Terry Gilliam, ehemaliges Monty Python-Mitglied und Kultfilmregisseur, da, bei dem darf man das sagen, stellt eine restaurierte Fassung von seinem Filmklassiker Brasil vor. Dann gibt's jede Menge Parallelaktivitäten. Eine Fanmeile, Foodshops, ein tolles Familienprogramm, wie ich finde, wo man mit Kids malen kann oder andere Aktivitäten machen kann. Es gibt übrigens ein Familienticket, das finde ich ganz toll, zu einem ermäßigten Preis. Und es gibt Zehnerkarten. Die Eintrittspreise sind ordentlich gewaschen, aber es ist eben auch ein kommerzielles Filmfestival. Mehr Infos. SitchesFilmFestival.com vom 9. bis 19. Oktober hier in Katalonien in Sitges. Ich freue mich drauf. Eishockey-Kino Herbst Teil 2. Ich, Dedi und ganz viele andere Mitarbeiter von Contrabanda FM und aus dem gesamten Radioumfeld sind große Fans von dieser Filmveranstaltungsreihe. Das In-Edit Musik-Dokumentarfilm-Festival Barcelona geht in eine neue Runde. Der Start ist eigentlich noch ein bisschen hin. 23. Oktober geht's los bis zum 2. November, aber wir weisen jetzt schon darauf hin, weil ich toll finde, dass die im Vergleich zu Sitges wirklich deutlich günstigere Eintrittspreise haben und ein ganz anderes Ticketsystem haben mit mehr Abonus, wo man 10er, 20er oder sonst wie Karten kaufen kann. Das könnt ihr euch auf der Website anschauen, die Details. in-edit.org heißt die Website. Los geht's am 23. Oktober. Das Festival findet dieses Jahr statt zum 20. Mal. Infos zu den Kinos lasse ich mal weg, aber an 12 Tagen werden 120 Projektionen, Konzerte, jede Menge Parallelveranstaltungen geboten und es lohnt sich jetzt schon mal einen Blick auf die Website zu werfen und sich darauf zu freuen. In Edit Film Festival geht los am 29. Oktober. Dedi freut sich drauf, das weiß ich ganz genau. Ich auch und ganz viele andere Musik- und Kinofans auch. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank, Bammel. Dann tschüss allerseits. Jo. Und wer es immer noch nicht verstanden hat, Sozialismus, der wahre, der richtige, der einzig gute Sozialismus, fängt damit an, dass man das Milliardärsvermögen und das Billionärsvermögen, das einige wenige Individuen mit Hilfe kapitalistischer Ausbeutungs- und Mehrwerttechniken angehäuft haben, weltweit verteilt und in globale soziale Programme investiert. In diesem Sinne, der große Chor der Staatsoper Peking.